11-jährige Mädchen schämen sich, noch Jungfrau zu sein. Und kaum ältere Jungs geben damit an, Sex mit mehreren Partnerinnen gleichzeitig zu haben. Die neuen Vorbilder für die Kleinen sind sogenannte Porno-Rapper. Die Frau, glaubst du wirklich? Die Frau, die wollen unterdrückt werden. Die stehen auf solche Texte, ganz einfach. Normal, voll geil, auf jeden Fall. Ich habe einen Freund, der mich als Dreck so anspricht, also von daher. Scheint es hier verfolgt nur noch was für verspastete Leute. Ich hab den Scheiß in meinem Herz, es ist ein Pakt mit dem Teufel. Rap ist broke und auf einmal sind diese Hustler gebeutelt. Und auf der Straße ballt auf einmal jeder Kasper die Fäuste. Es ist so, auf der Suche nach Niveau war Rap zur Stelle. Heute lauf ich durch die Stadt und spuck auf Homosexuelle. Heute spreche ich Frauen nur noch mit Hure oder Schlampan und schreib wie ein echter Rapper überall meinen Namen an die Wand. Headphone, ja, ich hab die Schule abgeschlossen, aber red mit Absicht, als hätte ich die Schule abgebrochen. Es klingt abgedroschen, doch das ist really group home, denn ich bleib zur Zeit im Netz auf dem Boden wie Fußsohlen. Ich will mich an der Szene hier nicht mal beteiligen, wenn einer mehr Erfolg hat, kann ich ihn einfach beleidigen. Das ist Hip-Hop-Schaugewissen, ist mir völlig fremd, seit meine Seele neben meinen Baggies in der Hölle brennt. Jeder, der's gestartet hat, ist so weit, dass er's euch bereut. Ich dachte, ihr seid cool, wie's aussieht, hab ich mich in euch getäuscht. Der Scheiß frisst deine Seele auf, mein Freund, genauso läuft es heute. Das ist Teufelzeug, das ist Teufelzeug. Jeder, der's gestartet hat, ist so weit, dass er's euch bereut. Ich dachte, ihr seid cool, wie's aussieht, hab ich mich in euch getäuscht. Der Scheiß frisst deine Seele auf, mein Freund, genauso läuft es heute. Das ist Teufelzeug, das ist Teufelzeug. Kinder, lasst die Finger weg. Guck, ich mach noch immer Rap und ich hab keine Perspektive außer Kids im Internet. Hip-Hop war schon immer schlecht, nix versautes Limit schneller. Shit, ich bin kein Musiker, ich bin nur ein Krimineller. Ich will Rapper sein und brech dir dein Nasenbein. Ich geh meinen Weg und werf 3 Euro rein ins Hip-Hop-Phrasenschwein. Wir machen Randale, guck, ich fall bei deiner Party ein und schau, wie böse ich schauen kann. Mein Herz ist heute hart wie Stein. Ich will ne weiße Weste, ich mach rein Deal mit Gott und find meinen Weg zurück über Messerstecher, Musik zu Pop. Guck, ich schick das Quami Creed und all der Hennessy zu Kopf. Mal ehrlich, Mann, hast du schon Überfälle oder dealst du noch? Das ist ein Werk des Teufels, schau dich um, du merkst es heute. Bushido ist der Hip-Hop-Prototyp und Gott ist schwer enttäuscht. Und diese Welt wird diesen Hip-Hop nicht so bald verkraften. Jungs wie ich sind Frauen zur herrlichen Dummgewalt verachten. Jeder, der's gestartet hat, ist so weit, dass er's euch bereut. Ich dachte, ihr seid cool, wie's aussieht, hab ich mich in euch getäuscht. Der Scheiß frisst deine Seele auf, mein Freund, genauso läuft es heute. Das ist Teufelzeug, das ist Teufelzeug. Jeder, der's gestartet hat, ist so weit, dass er's euch bereut. Ich dachte, ihr seid cool, wie's aussieht, hab ich mich in euch getäuscht. Der Scheiß frisst deine Seele auf, mein Freund, genauso läuft es heute. Das ist Teufelzeug, das ist Teufelzeug. Ich mache Rap-Musik, nein, ich brauch kein Niveau. Danke, ist für mich echt jede Frau eine Ho. Denn es gibt wirklich keinen, der mich so versteht. Ich geh zum Vorstellungsgespräch und sag, yo, was geht? Seit Cassidy weiß ich, dass ich ein Haftler bin. Und seit Bushido möchte ich auch Zeit im Knast verbringen. Und wenn ich halt keine Strafe für Gang, wenn bekomme, steh ich weiter mit meinen Homies vor einer brennenden Tonne. Doch glaub mir, wir haben keine Angst, uns zu verbrennen. Wenn ich einen Sohn hätte, dann würde ich ihn Tupac nennen. Yeah, siehst du meine Grills blitzen? Die anderen malten, ich schrieb früher Tracks mit Filzschnitten. Und mir ist scheißegal, ob du es hast. Ich geh noch raus, wenn meine Hose zu dem Durag passt. So ein Style wie wir will jetzt jedes Sonder Kids aus. Tut mir bitte einen Gefallen und stellt diesen Shit aus. Jeder, der's gestartet hat, ist so weit, dass er's euch bereut. Ich dachte, ihr seid cool, wie's aussieht, hab ich mich in euch getäuscht. Der Scheiß frisst deine Seele auf, mein Freund, genauso läuft es heute. Das ist Teufelzeug, das ist Teufelzeug. Jeder, der's gestartet hat, ist so weit, dass er's euch bereut. Ich dachte, ihr seid cool, wie's aussieht, hab ich mich in euch getäuscht. Der Scheiß frisst deine Seele auf, mein Freund, genauso läuft es heute. Das ist Teufelzeug, das ist Teufelzeug. Das Leben eines Gangster-Rappers ist hart. Er muss sich mit halbnackten Groupies und verfeindeten Gangs rumschlagen. Ständig gibt es Tote und in der Regel fließt viel Blut.